den Baumarkt für den Umtausch. Ganz hart geh ich zur Kasse und frag, die erwidert: Eigentlich ist ich, aber wir sind cooler. So lief das Gespräch. Die Kohle. Ich will den Zettel. Hab keine Rechnung. Ich brauch den Zettel. Ich brauch noch die Rechnung. Soll ich den Chef holen? Baby, ha, ha, ha.